4. Sätze aufbauen. Sprechen Sie laut nach. A. Frankfurt. Aus Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt. Ja, ich komme aus Frankfurt. B. Bad Homburg. Aus Bad Homburg. Ich komme aus Bad Homburg. Ja, ich komme aus Bad Homburg. C. Hamburg. In Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Und Sie? D. China. Aus China. Er kommt aus China. Er heißt Tang und er kommt aus China.